Wir wollen Ihnen eine Liebesgeschichte erzählen, wie sie in dem Briefwechsel zwischen dem großen Dramatiker und Vegetarier George Bernard Shaw und der fleischessenden Schauspielerin Beatrice Stella Campbell dokumentiert ist. Shaw war 42 Jahre alt, als Dramatiker noch nicht so bekannt und erfolgreich wie als Theaterkritiker berüchtigt durch seinen bissigen Humor, als er 1899 die zu dieser Zeit bereits in ganz England berühmte Schauspielerin kennenlernte. Beide waren verheiratet und Mrs. Pat, wie das Publikum sie liebevoll nannte, hatte zwei fast erwachsene Kinder. Für Shaw war sie seine Stella, seine Stella Stellarum, sein Stern unter allen Sternen. Seine wunderbare weiße Marmor-Lady. Er schwor, seine Liebe währte ewig und sei unsterblich. Am 9. April 1940 starb Mrs. Pat im Alter von 75 Jahren in Pau in Südfrankreich. Unter ihrem Bett fand man eine Hutschachtel mit sorgfältig geordneten Briefen darin. Die englische Freundin, die Stella in Pau beerdigte, traf mit der Hutschachtel im Juni des gleichen Jahres in Paris ein. Wenige Tage vor der Besetzung der Stadt durch die deutschen Truppen. Wie durch ein Wunder gelang es ihr, während der Kriegswirren die Briefe nach England zu bringen. Aber unsere Geschichte beginnt 40 Jahre vorher. Begeistert von Mrs. Pats Schönheit und Darstellungskunst begann George Bernard Shaw, sein Stück Cäsar und Kleopatra zu schreiben, in der Hoffnung, dass sie darin spielen werde. In dieser Hoffnung also lud er sie ein, ihn und seine Frau Charlotte in ihrem Landhaus auf ein Wochenende zu besuchen.